lange. Scheiß Polizei, deine Scheibe ist dabei. Touristik in die Zange. Potterstaat, mach die Plan. Was brauchst du Uniform, sonst wird er leicht entworn. Ein Zwang, wenn ein Schnold, hat sein Wort nur gewollt. Potterstaat, mach die Plan. Als privater bist du Staat, auf der Wohnstadt im Verein. Lass den Blitzen wie ein Schwein. Verschwind, Politik, Bandit, Politik. So lass der Blitzen mit. Staatspolizei, deine Zeit ist dabei. Du bist dich in die Zange, du schlägst dich auf die Wange. Vor den großen Herren mit den niedrigen Nummern. So haut sie nieder, bei dir gibt es wieder. Vor den großen Mottabutzel, die Beißelhose schutzel. Aber du bist ein Nuller, vom Sonnenschnuller. Sprachpolizei, deine Zeit ist vorbei. Du liegst mir in der Lunge und lauerst auf der Zunge. Sprachpolizei, deine Zeit ist vorbei. Sprachpolizei, die Zunge als Tange im Gefängnis der Wange. Sie ragt in den Raum, wie die Sprache in die Zeit. Umklammert meinen Traum mit dem Gesetzeskleid. Der Rachen ist ein Zwang, der schafft nicht zum Klang. In der Schulfrisur verlierst du deine Spur. Die Uniform der Sprache, die Sprache als Rache. Der Zivilisation, drum schreist du schon. Scheiß Polizei! Bald ist es zu spät. Hütet den Staat, der die Dinge verdraht. Hütet den Staat, der die Dinge verdraht. Hey Polizist, du bist ein Onanist. Hey Polizist, du bist ein Onanist. Schreib zur Polizei, ich bin ein Feind der Zeit. Ich bin ein Feind des Raums. Ich bin ein Feind davor.